Erst nach diesen Ereignissen lebte Esra in Persien, während Artaxerxes der König war. Esra stammte aus einer langen Linie von Priestern, zu der auch Seraja und Hilkia gehörten. Zweiter seine Vorfahren waren bekannte Männer wie Salum, Zadok und Ahitob, die alle zum Priestergeschlecht gehörten. Dritter auch Amaja, Asaja und Merajot waren Teil seiner Familie, die über viele Generationen zurückreichte. Vierter die Liste seiner Vorfahren führte weiter über Seraja und Ussi bis hin zu Bulki. Fünfter schließlich stammte er von Abisua, Pinehas und Eliasar ab, die Nachkommen des ersten Hohenpriesters Aaron waren. Sechster dieser Esra reiste von Babylon ab, weil er ein Gelehrter war, der das Gesetz von Mose sehr gut kannte. Der König erfüllte ihm alle seine Wünsche, da Gott seine Hand schützend über Esra hielt. Siebter im siebten Jahr der Herrschaft von König Artaxerxes machten sich viele Israeliten, Priester, Leviten und Tempeldiener gemeinsam mit Esra auf den Weg nach Jerusalem. Achter sie erreichten Jerusalem im fünften Monat, was genau im siebten Regierungsjahr des Königs geschah. Neunter die Reise begann am ersten Tag des ersten Monats in Babylon und endete vier Monate später in Jerusalem, weil Gott ihnen gnädig half. Zehnter Esra hatte sich nämlich fest vorgenommen, das Gesetz des Herrn zu studieren, danach zu leben und die Regeln in Israel zu lehren. Elfter dies ist der Inhalt des Briefes, den König Artaxerxes dem Priester Esra gab, der ein Experte für die Gebote und Gesetze Gottes war. Zwölfter Artaxerxes, der König der Könige, grüßt den Priester Esra, der ein Lehrer des Gesetzes des Gottes des Himmels ist. Dreizehnter ich befehle hiermit, dass alle Israeliten, Priester und Leviten in meinem Reich, die freiwillig nach Jerusalem gehen wollen, dich begleiten dürfen. Vierzehnter du wirst von mir und meinen sieben Beratern gesandt, um in Juda und Jerusalem zu prüfen, ob das Gesetz deines Gottes dort befolgt wird. Fünfzehnter außerdem sollst du das Silber und Gold mitnehmen, das ich und meine Berater dem Gott Israels in Jerusalem freiwillig geschenkt haben. Sechzehnter nimm auch alles Silber und Gold mit, das du in der Provinz Babylon sammelst, sowie die freiwilligen Gaben des Volkes und der Priester für ihren Tempel. Siebzehnter mit diesem Geld sollst du sorgfältig Tiere für die Opfer kaufen, damit du sie auf dem Altar des Tempels in Jerusalem opfern kannst. Achtzehnter wenn danach noch Silber oder Gold übrig bleibt, dürft ihr es so verwenden, wie es dem Willen eures Gottes entspricht. Neunzehnter die Gefäße, die man dir für den Dienst im Tempel gegeben hat, musst du vollständig vor Gott in Jerusalem abliefern. Zwanzigster, falls du noch weitere Dinge für den Tempel deines Gottes benötigst, darfst du die Kosten aus der königlichen Schatzkammer bezahlen. 21. Ich, König Artaxerxes, befehle allen Schatzmeistern in der Region westlich des Euphrat, dass sie Esra alles geben sollen, was er verlangt. 22. Ihr dürft ihm große Mengen an Silber, Weizen, Wein und Öl geben, und beim Salz gibt es keine Begrenzung. 23. Alles, was der Gott des Himmels für seinen Tempel fordert, muss pünktlich erledigt werden, damit er nicht zornig auf mein Königreich wird. 24. Zudem ist es verboten, von den Priestern, Sängern oder anderen Arbeitern am Tempel Steuern, Abgaben oder Zoll zu verlangen. 25. Du, Esra, sollst mit der Weisheit Gottes Richter einsetzen, die über das Volk richten und alle lehren, die das Gesetz noch nicht kennen. 26. Wer das Gesetz deines Gottes oder die Befehle des Königs nicht befolgt, muss streng bestraft werden, sei es durch Tod, Verbannung oder Gefängnis. 27. Esra sagte, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Vorfahren, weil er den König dazu bewegt hat, den Tempel in Jerusalem so zu ehren. 28. Gott hat dafür gesorgt, dass der König mir gegenüber gnädig war, weshalb ich mutig wurde und die Anführer Israels zur Reise versammelte.